für meinen Onkel, der fest einem Glauben der Verdammnis anhing und von den dunkelsten Befürchtungen gepeinigt war, eine moralische Unmöglichkeit. Und dennoch war es so. Als wir die geschützte Stelle erreicht hatten und wieder atmen konnten, sah ich des Mannes Augen mit unheimlichem Glanz die Nacht durchleuchten. »Na, Charlie, Mann, es ist großartig«, rief er. »Sieh her«, fuhr er fort und zog mich an den Rand des Abgrunds, von wo der betäubende Lärm und die Wolken von Gischt aufstiegen. »Sieh doch, wie sie tanzen! Sieh doch, Mann! Ist es nicht die reine Sünde?« Er sprach das Wort mit sichtbarem Behagen aus, und es war mir, als passe es in die Szene. »Sie heulen nach dem Schoner«, redete er in seiner dünnen, irren Stimme weiter, die unter dem schützenden Abhang klar vernehmbar war. »Und er kommt auch immer näher. Jawohl, immer näher, näher und immer näher, und Sie wissen es auch. Die da unten wissen es ganz genau. Sie wissen, dass es mit ihm vorbei ist. Charlie, Bursche, Sie sind alle betrunken auf dem Schoner, alle stockbetrunken. Auf der Christ Anna hatten die am Heck auch alle einen Rausch. Niemand kann ohne Schnaps auf dem Meere untergehen.« »Rede du nur«, fuhr er in plötzlichem Zorne auf. »Was verstehst du davon?« »Ich sage dir, dass es anders nicht möglich ist. Sie wagen's nicht, ohne Schnaps zu ertrinken.« »Hier«, meinte er, mir die Flasche hinhaltend, »nimm einen Schluck.« Ich war im Begriff abzulehnen, als Rory warnend mich berührte. Und wirklich hatte ich mich bereits eines Besseren besonnen. Ich nahm daher die Flasche und tat nicht nur einen kräftigen Zug, sondern verschüttete dabei noch glücklich den größeren Teil ihres Inhalts. Es war reiner Alkohol und benahm mir beim Schlucken fast den Atem. Mein Verwandter merkte den Verlust nicht, sondern bog abermals den Kopf zurück und trank den Rest bis zur Neige. Dann warf er laut lachend die Flasche zu den tollen Männern hinab, die ihren Empfang durch lärmende, steile Sprünge zu begrüßen schienen. »Hier, Kinder«, schrie er, »hier ist euer Teil. Vor Morgengrauen werdet ihr einen fetteren Bissen erhalten.« Da, während einer plötzlichen Windstille, tönte aus einer Entfernung von noch nicht 200 Metern eine klare menschliche Stimme aus der Finsternis zu uns herauf. Im nächsten Augenblick stürmte der Wind brausend über die Felsklippe hin und die Roost brüllte und sprudelte und tanzte in erneuter Wut. Doch wir hatten den Ton gehört und wussten mit qualvoller Sicherheit, dass jetzt das verlorene Schiff vor seinem Untergange stand und dass das, was wir gehört hatten, der letzte Kommandoruf seines Herrn gewesen war.